Nun, mein lieber Ahorn, der Minister hat mich beauftragt, Sie zu empfangen. Wo drückt der Schuh, mein lieber Ahorn? Wie Sie wissen, Herr Ministerialrat, bin ich Leiter der Pestalozzi-Schule. Der Herr Minister hält Sie für einen seiner zuverlässigsten Schulleiter. Das war ich vielleicht einmal. Was soll das heißen? Dass ich entschlossen bin, das Ministerium um meine frühzeitige Versetzung in den Ruhestand zu bitten. Sie sind erst 57. Ich sehe mich nicht in der Lage, mein Amt weiterhin sinnvoll auszuüben. Und warum nicht? Wenn ich wüsste, wie ich Ihnen das erklären soll. Beginnen Sie einfach mit dem Anfang, Ahorn. Tja. Ja, es war einmal eine Schule. Meine Schule, besser gesagt. Alles begann an einem Montagmorgen. Auf ein neues, Kolleginnen und Kollegen. Auf ein neues, Herr Direktor. Beginnen wir die Woche mit frischem Schwung. Guten Morgen, Frau Kollege. Was sagen Sie zu diesem Wetter? Was soll man da noch sagen? Regen. Nanu? Ich als Erdkundelehrer kann da nur Nanu sagen, wenn ich die Türe öffne und kein Schüler ist im Klassenzimmer. Hey Teacher, bin ich verrückt? Bin ich mean? Mein Klassenzimmer ist leer. Ich vertrag keine leeren Klassenzimmer. Das macht mich krank. Oh ja, das macht mich krank. Ist Ihnen nicht gut, Mr. Kellman? Meine Klasse ist weg. Wie ist das mit Ihrer? Guten Morgen. Meine Klasse ist auch weg. Tief ausatmen. Keine Schüler? Dann eben nicht. Lockern. Warum sind die Kerle da nicht da? Was? Die schlaffen Körper sind gar nicht da? Dann ziehe ich meine Turnschuhe eben wieder aus. Wir sind Lehrer, Teacher immer. Wir vertragen keine leeren Klassenzimmer. Die machen krank. Ein Lehrer ohne seine Schüler ist wie eine Schranktür ohne Schrank. Jetzt haben wir den Dreck, die Schüler sind weg. Meine Damen und Herren, was soll das heißen? Ich bin 33 Jahre im Schuldienst und noch nie waren die Schüler weg. Wir haben schließlich allgemeine Schulpflicht. Wenn Sie es nicht glauben, dann schauen Sie doch selbst nach. Auf der Stelle werde ich das tun. Auf der Stelle. Und? Waren die Kinder wirklich weg? Sie waren weg. Ich berief sofort eine Lehrerkonferenz ein. Sehr gut. Du willst nie. Du willst immer. Sind alle Kollegen anwesend? Du willst nie. Du willst immer. Alle. Bis auf den Kollegen Biologielehrer und die junge Müller. Du willst nie. Du willst immer. Was ist denn nun schon wieder los? Es ist furchtbar, Herr Direktor, mein Mann will immer. Wir wissen alle, dass Ihr Mann gerne Mensch ärgere dich nicht spielt und dass Sie Hausmeisterin mit Mensch ärgere dich nicht nichts anfangen können. Würfelspiele machen Spaß, Herr Direktor. Schule macht Spaß, Hausmeister, vergessen Sie das nie. Jawohl, Herr Direktor. Die Kinder sind weg. Das heißt, jedenfalls sind sie nicht da. Alle Klassenzimmer sind leer. Hitzefrei, Herr Direktor. Reden Sie kein dummes Zeug. Bei diesem Sauwetter. Regen, nichts als Regen. Regen seit 7 Wochen und niemand weiß, wo die Sonne geblieben ist. Ist Ihnen heute Morgen etwas Verdächtiges aufgefallen? Einen verdächtigen Verdacht, meinen Sie? Reden Sie schon. Die Kinder. Ja. Warteten wie jeden Tag auf dem Hof und drängelten sich wie immer wie die Vergifteten ins Schulhaus, als ich die Tür öffnete. Wie die Vergifteten? Das sagt man nur so. Ach so. Das sagt man nur so. Und Sie sind sich sicher, dass die Kinder das Schulhaus wirklich betraten? Mit eigenen Augen habe ich es gesehen. Zum Kuckuck, wo sind sie dann geblieben? Was war das? Vögel sollst du imitieren, den Lehrerstuhl mit Senf beschmieren. Da. Was denn? Ja, hören Sie denn nichts? Was sollen wir hören? Ich höre Kinderstimmen. Oder bilde ich mir das nur ein? Wo bleibt eigentlich der Kollege Biologielehrer? Und wo die junge Möller? Die junge Möller trug heute ein Fuchsfell und hatte dabei ein fröhliches Gesicht. Zwischen 7 und 8 lachte sie mindestens 7 Mal. Dann schaffen Sie sie her. Auf der Stelle schaffen Sie sie her. Auf der Stelle schaffe ich sie her. Und wieder hörte ich diesen Kinderchor, Herr Ministerialrat. Einen Kinderchor? Es klang, wie wenn der Wind die Stimmen von weit her tragen würde. Und es roch nach Brackwasser. Die allgemeine Strandordnung. In die Schule sollt ihr gehen oder in die Wolken sehen. Doch wenn der Lehrer wolkig spricht, traut ihm nicht. Vielleicht ist seine Sprache nur Erwachsenenrache. Ungehörig, diese Verse. Ich hoffe, Sie haben sofort etwas dagegen unternommen. Konnte ich nicht. Ich war der Einzige, der diese Kinderstimmen hörte. Aber die Geschichte ging damit weiter, dass der Hausmeister, den Kollegen Biologielehrer fand. Die Blütenblätter, liebe Kinder, senden Signale aus. Zum Beispiel an die Bienen, diese honigproduzierenden kleinen Tierchen, weshalb sie in der Sprache des Dichters auch Honigvogeln genannt werden. Mit wem reden Sie denn, Herr Oberstudienrat? Da sitzt doch kein einziger Schüler nicht. Kein einziger? Warum sagt man mir das nicht? Mit Vögeln spricht man ja schließlich auch. Ich sage es Ihnen doch gerade. Können Sie Meisen nachahmen, Hausmeister? Nein. Das habe ich mir gleich gedacht. Zitzibä, Zitzibä, Zitzibä. Sprechen Sie mir nach, Hausmeister. Die Kollegen warten auf Sie im Lehrerzimmer. Kolleginnen und Kollegen, wo ist überhaupt diese junge Möller? Die waren nirgends aufzutreiben. Ruhe! Hausmeister, ich meine, packen Sie aus, was Sie über die junge Möller wissen. Wie Sie wissen, ist die junge Möller Kunsterzieherin und Werklehrerin. Natürlich weiß ich das. Ich bin ja schließlich ihr Vorgesetzter. Dann wissen Sie auch, was sie in letzter Zeit mit den Kindern bastelt. Natürlich weiß ich das nicht. Als Vorgesetzter kann ich nicht alles wissen. Dann wird es für Sie neu sein, dass sie Tarnkappe bastelte. Was war das? Was denn? Diese Stimmen. Wir sind doch hier kein Kinderfest. Eine Lehrerkonferenz ist Männersache. Sehr richtig. Was sagten Sie, Hausmeister? Tarnkappen? Tarnkappen. Warum sagen Sie denn das nicht gleich? Mit Vögeln spricht man ja schließlich auch. Mischen Sie sich nicht ein, Kollege Biologielehrer. Wie kommt diese Möller dazu, Tarnkappen zu basteln? Ist dies im Lehrplan vorgesehen? Welche Klassen bastelten Tarnkappen, Hausmeister? Meines Wissens alle. Das ist ein Skandal. Alle Klassen können nicht den gleichen Lehrplan haben. Wer ist überhaupt diese junge Möller? Sie hat rotes Haar. Feuerrotes Haar sogar. Und die Angewohnheit, mir in Konferenzen zu widersprechen. Ich höre Kinder. Das kann mir keiner ausreden. Sie müssen sich täuschen, Herr Direktor. Warum hören Sie denn nichts? Die Schwerhörigkeit ist hier ja weiter verbreitet als in Golmoll. Vielleicht sollten Sie mal ausspannen, Chef. Na gut, vielleicht bilde ich mir das wirklich nur ein. Wo ist die Schulsekretärin? Im Schulsekretariat. Das hätte ich wissen müssen. Aber das zu wissen ist mir langsam zu langweilig. Weil ich es schon seit 30 Jahren tagtäglich wissen muss, dass die Schulsekretärin im Schulsekretariat sitzt. Fräulein Kreitschwamm! Ja, Herr Direktor? Dieser Wollsachenherstellerin werden wir es geben. Wem? Dieser Handarbeitslehrerin, dieser Möller! Auerhuhn. Wir müssen unserer Pflicht Genüge tun. Oder glauben Sie etwa, wenn wir Kindern das Schlittschuhlaufen betreffend die Gefahren brüchigen Eises schildern, würde kein Kind mehr ertrinken? Trotzdem warnen wir die Kinder, weil wir unsere Pflicht erfüllen müssen, jawohl. Sehr gut, Auerhuhn. Sie denken wie ein Beamter. Aber wie ging es weiter? Der Hausmeister wurde unverschämt. Vielleicht sind die Kinder verschwunden, weil ihnen die Schule nicht gefällt. Was wollen Sie damit sagen? Dass ich als Kind auch nicht gern zur Schule gegangen bin. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Na und? Unsere Schule ist eine Musterschule. Die Befähigung unseres gesamten Lehrkörpers liegt über Landesdurchschnitt. Wir lassen Strenge walten und haben unsere Grundsätze. Unsere Schule ist ein ernsthafter Betrieb. Da gibt es nichts zu lachen. Hausmeister? Jawohl, Herr Direktor. Bis morgen schreiben Sie 100-mal, ich bin immer gern zur Schule gegangen. Ich protestiere. Wird's bald? Ich bin immer gern zur Schule gegangen. Ja, hören Sie denn nichts? Nein. Kinder, Kinder, freche Kinder, immer unverschämter, asoziales Gegröle. Auch wenn wir nichts hören, sind wir dafür, dass hart durchgegriffen wird. Wer ist überhaupt diese junge Möller? Was denkt die sich überhaupt? Sie denkt sehr frei denkt sie. Und überhaupt? Tarnkappen, Mann, diese Kinkerlitzchen kann ich sowieso nicht glauben. Wie viele Schüler haben wir? Das weiß keiner. Sie müssen die Schülerzahlen unserer Schule jederzeit im Kopf haben. 857 Schüler. 857 Tarnkappen. Dabei sind wir im ganzen Land dafür bekannt, dass wir die größten Klassen haben. Die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln. Wie beliebt? Die eifrigsten Beamten haben die größten Klassen. Natürlich ist das nicht unser Verdienst. Diese großen Klassen fielen uns in den Schoß, damit wir uns bewähren können. Was wollen Sie denn, Fräulein Kreitschwamm? Ich sollte Sie an die neueste Verordnung erinnern. Natürlich. Vor lauter Tarnkappen hätte ich das beinahe vergessen. Kolleginnen und Kollegen, aufgemerkt. Die neueste Anordnung des Kultusministeriums lautet... Bitte etwas langsamer, wir wollen mitschreiben. Im Interesse des Schulfriedens sofort alle Verdunkelungen Herablassen. Alle Verdunkelungen herablassen. So ist es gut. Alle Verdunkelungen sind heruntergelassen. So ist es gut. Wir können nichts mehr sehen. Es ist stockdunkel, Herr Direktor. Ruhe, absolute Ruhe. Diese Scheißkinder machen mich noch wahnsinnig. Sollten wir nicht das Tageslicht wieder ins Lehrerzimmer lassen, Herr Direktor? Ich verbitte mir jegliche Diskussion. Anordnung ist Anordnung. Wir als Beamte sind an Weisungen gebunden. Es ist nicht unsere Aufgabe, über Anordnungen zu diskutieren. Wir haben sie auszuführen. Wer das nicht einsieht, sieht wenigstens nichts mehr. Weil es zappenduster ist. Wer sagt uns überhaupt, dass uns nicht 857 Augenpaare anstarren? Meinen Sie wirklich? Aber im Dunkeln können Sie uns nicht sehen. Haha, da haben wir sie reingelegt. Da haben wir sie reingelegt. Meine Schule ist nur noch auf Sand gebaut. Abgründe tun sich unter meinem Schulhaus auf. Ich wusste wirklich nicht, wie es weitergehen sollte. Warum haben Sie nicht sofort das Arsenal der Ihnen zur Verfügung stehenden Strafen eingesetzt? Nach der Schulordnung stehen Ihnen doch eine Reihe von Ordnungsmaßnahmen zu. Dazu bin ich nicht gekommen, Herr Ministerialrat. Denn plötzlich... Herr Direktor? Wo sind Sie denn, Herr Direktor? Na hier. Ich sehe Sie nicht. Weil wir auf höchste Anordnung hin im Dunkeln sind. Sehen Sie doch, was ich gefunden habe. Ich kann nicht sehen. Weil es dunkel ist. Dies ist eine Anordnung. Aber so können Sie doch gar nicht sehen, was ich gefunden habe. Machen wir Licht an. Sind Sie wahnsinnig? Das kann höchstens nach einer Abstimmung geschehen. Wer ist für Licht? So was Dummes. Ich kann nicht sehen, wer dafür ist. Schluss mit dem Affentheater. Was fällt Ihnen ein? Herr Direktor, dieser merkwürdige Zettel war mit Reißnägeln an die Schultür geheftet. Wenn man in den Keller geht, kann man das Meer sehen. Wenn man in den Keller geht, kann man das Meer sehen. Wenn man in den Keller geht, kann man das Meer sehen. Wenn man in den Keller geht, kann man das Meer sehen. Wenn man in den Keller geht, kann man das Meer sehen. Wenn man in den Keller geht, kann man das Meer sehen. Wenn man in den Keller geht, kann man das Meer sehen. Wenn man in den Keller geht, kann man das Meer sehen. Ruhe! Warum bringen Sie mir diesen Blödsinn überhaupt? Vielleicht ist es eine Botschaft. Welche Botschaft denn? Von den Kindern. Quatsch. Man kann nie wissen. Man kann nie wissen. Gut. Wie Sie wünschen, meine Damen und Herren. Gehen wir in den Keller. Und ständig hörte ich diese aufsässigen Kinderchöre, Herr Ministerialrat. Strenges Vorgehen, Auerhuhn, wirkt Wunder. Wir haben doch die Möglichkeit, herrliche Verweise auszuteilen. Verschärfte Verweise. Ausschluss aus dem Unterricht für 3 bis 6 Unterrichtstage. Ausschluss aus dem Unterricht für 2 bis 4 Wochen. Die Androhung der Entlassung. Die Entlassung selbst. Zunächst war ich gezwungen, diesem verrückten Zettel an der Schultür nachzugehen. Deshalb stieg ich mit den Kollegen in den Keller. Sie stiegen also in den Keller. Können die Herren Kolleginnen und Kollegen das Meer sehen? Ich sehe Heizungsrohre. Ich eine Kellerassel. Ich war von Anfang an dagegen, in den Keller zu steigen. Ich als Erdkundelehrer kann immer nur betonen, dass das Mittelländische Meer etliche Kilometer, die Nordsee einige Kilometer und die Ostsee weitere Kilometer entfernt sind. Das wissen wir nun langsam. Der Himmel ist gleichzeitig unendliche Lichtjahre von uns entfernt und doch so nah. Ja, der Himmel. Das Meer schuf der Herr am ersten Tag und siehe, es war gut so. Das bringt uns doch nicht weiter. Das Verfluchte an vielen neuen Häusern ist, dass sie keine richtigen Keller mehr haben. Das gehört doch jetzt wirklich nicht hierher. Die Leute können keine Kartoffeln mehr lagern. Die Äpfel schrumpeln in überheizten Räumen. Da ist mir jedes Meisennest lieber. Und was meint der Kollege Sportlehrer? Zu muffig. Wie soll ein Mensch hier einen anständigen Klimmzug hinkriegen? Jetzt haben Sie es aber auch gehört. Wir hören nichts. Ruhe zum Kuckuck. Hausmeister, stellen Sie auf der Stelle fest, woher diese Schmähchöre kommen. Na, haben Sie was entdeckt? Wenn ich wüsste, was ich entdecken soll. Zum Beispiel einen geheimen Gang, eine Tapetentür oder irgendeinen geheimnisvollen Mechanismus in der Mauer. Wenn ich Kolumbus wäre, würde ich vielleicht Amerika entdecken. Als Hausmeister unserer Schule entdecke ich nur eine normale Ziegelmauer. Aber irgendwoher muss doch das Gegröle kommen. Aus dieser Ecke bestimmt nicht. Es sei denn, Wände könnten sprechen. Keller, Meer, Tarnkammer. Haha, Das ist ja zum Lachen. Das ganze Kollegium in weiter Front den Rückzug antreten. In 10 Minuten treffen wir uns wieder im Lehrerzimmer. Eine schöne Pleite war das. Das kann man wohl sagen. Ich bitte um Vorschläge, was wir tun sollen. Natürlich keine Vorschläge. Dann können wir nur hoffen, dass die Kinder sich eines Tages wieder von selbst einfinden werden. Nutzen Sie die Zeit sinnvoll und bringen Sie Ihre Klassenzimmer in Ordnung. Spitzen Sie Ihre Bleistifte, ölen Sie die Schranktüren, korrigieren Sie die Schulaufgaben und wienern Sie Ihre Schuhe. Guten Tag, Herr Auerhuhn. Suchen Sie in den Garderoben nach Stinkbomben. 2 Mädchen wollen Sie sprechen. Sie wollen mir doch keine Vorschriften machen, wie man mit Kindern umgeht. Sie stehen neben Ihnen. Das Hauspersonal maßt sich langsam Dinge an, das geht auf keine Kuhhaut mehr. Ist ja schon gut. Hallo. Kinder sind empfindliche Wesen, die kindgerecht behandelt werden wollen. Sie als Hausmeister kümmern sich gefälligst um die Heizung, zerbrochene Fensterscheiben und den Verkauf von Pausenmilch. Herr Auerhuhn, wir müssen Sie sprechen. Zucht und Ordnung müssen in meinem Schulhaus wieder Begriffe werden, die von jedem begriffen werden. Herr Auerhuhn, was hat denn das mit uns zu tun? Melde dich, wenn du was sagen willst. Mensch, Herr Auerhuhn, zur Sache. Für euch immer noch Herr Direktor Auerhuhn. Was wollt ihr eigentlich? Wir wollen nur sagen, dass euch Lehrern vergeben ist. Unerhört. Unerhört. Und dass es dufte wäre, wenn alle Pauker zu uns überlaufen würden. Ihr braucht doch nur euer Getue aufgeben und mit uns ganz neu anfangen. Wer hat euch geschickt? Das Strandkomitee in den Höhlen des neuen Schulhausglücks. Kinder, Kinder. Was ist denn das für ein modischer Unfug? Nur der Schüler, der Angst hat, hat auch Respekt vor seinem Lehrer. Es geht doch nicht um Glück. Es geht um gute Noten. Am Meer hatten wir schon beinahe vergessen, dass es so etwas wie Sie überhaupt noch gibt. Unerhört. Unerhört. Strandkomitee am Meer, was sind denn das für Kindereien? Wir sind eine Abordnung und wollen mit Ihnen verhandeln. Mein einziger Verhandlungspartner ist mein unmittelbarer Vorgesetzter. Wenn wir Sie allein sprechen könnten, Herr Auerhuhn. Das hielt ich für prima, Chef. Und Sie gingen mit den Mädchen ins Direktoratszimmer. Ich sah darin einen Strohhalm, an den ich mich klammern konnte. Die Schulordnung ist die Chance für jeden Lehrer, die Ordnung in der Schule aufrechtzuerhalten. Sie regelt die Aufnahme, den Schulwechsel, den Austritt, die Klasseneinteilung, die Unterrichtsfächer, die Stundentafel, die Lehrpläne, die Unterrichtszeit, Ferien und Lernmittel, die Teilnahme an Unterrichts- und sonstigen Schulveranstaltungen, den Unterrichtsbetrieb, das Vorrücken und die Zeugnisse, die Abschlussprüfung, die Stellung des Schülers in der Schule, die Aufgaben des Schulleiters und der Lehrerkonferenz. Als Schulleiter hatte ich einfach die Aufgabe, mit den beiden Mädchen zu reden. Auch wenn ich mir unter einer Schülerabordnung nichts vorstellen konnte. Warum sind Sie immer so unpädagogisch, Herr Auerhuhn? Was verstehst du schon von Pädagogik mit deinen 13 Jahren? Ulla findet auch, dass du eine arme Sau bist. Ulla? Wer schon? Frau Möller. Die junge Möller hetzt euch also auf. Überhaupt nicht. Sie hat es nur geschafft, dass es uns allen wieder Spaß macht, in die Schule zu gehen. Deshalb haben wir sie auch zur neuen Schulleiterin gewählt. Noch bin ich der Schulleiter dieser Schule. In dieser schon, aber nicht in unserer. Was soll das überhaupt für eine sein? Eine unterirdische. Eine am Meer. Drückt euch bitte klar und deutlich aus. Wenn man in den Keller geht, kann man das Meer sehen. Man erlebt Wärme, in der man sich wohlfühlt. Steigen Sie mit uns hinab. Um Gottes Willen, Kinderpflichterfüllung hat doch nichts mit Wohlfühlen zu tun. Nur was man sich hart erarbeitet, ist von bleibendem Wert. Warum lachst du? Weil du wie mein Großvater redest. Meine Großmutter sagte dann immer, sei nicht so verkalkt, Friedrich. Ich muss schon bitten. Im Keller am Meer gibt es keine Schüler und Lehrer mehr. Es gibt nur noch Spielkameraden, die sich mehr oder weniger gern haben. Aber Lernen ist doch kein Spiel, Kinder. Warum hast du Angst, glücklich zu sein? Ich wüsste nicht, was euch mein Glück angeht. Und dein Unglück? Zur Sache, Kinder, was wollt ihr von mir? Dass du diese Tarnkappe aufsetzt. Bleibt mir mit diesem Ding vom Leibe. Du wirst unsichtbar und kannst mit uns in den Keller gehen. Dort war ich schon. Hilflos seid ihr im Keller herumgestanden. Ulla hat sich totgelacht. Ihr habt uns beobachtet? Natürlich. Euer Besuch im Keller wurde im Strandfernsehen übertragen. Das ist ungeheuerlich. Wenn du die Tarnkappe aufsetzt, kannst du mit uns durch die Wände bis zum Strand gehen. Ich habe keine Badehose dabei. Wir leihen dir eine. Sei kein Spielverderber. Ihr glaubt wirklich, ich sollte das Ding aufsetzen? Mensch, zieh dich doch nicht so. Vielleicht solltet ihr es mir erst mal vorführen. Ich bin es einfach nicht gewohnt, Tarnkappen zu tragen. Kinder, wo seid ihr denn? Hey, sag doch was. Hier. Wo denn? Ich kann euch nicht sehen. Nur wenn du deine Tarnkappe aufsetzt, kannst du uns wieder sehen. Leute, die keine Kappen aufhaben, können uns nicht sehen. Wenn ihr es unbedingt haben wollt. Hey, was macht ihr auf meinem Schreibtisch? Geht da sofort runter. Brechen wir auf. Von mir aus. Aber gehen wir durchs Lehrerzimmer. Ich habe da noch einige Rechnungen zu begleichen. Dass Auerhuhn mit diesen Kindern überhaupt spricht? Eine Tracht Prügel wäre angebracht. Nur konsequentes Handeln in der Erziehung bringt Erfolg. Schauen Sie sich doch die heutigen Kinder an. Die sind leider nicht mehr von gestern. Au! Um Gottes Willen, Kollege Biologielehrer, was ist denn los? Ist die nicht gut? Jemand hat mich mit einer Nadel in den Hintern gestochen. Wer soll sie in den Hintern gestochen haben? Irgendjemand in diesem Raum muss es getan haben. Ich finde das geschmacklos. Frau Kollegin, was ist denn? Nichts. Aber Sie haben doch geschrien. Ich geschrien? Warum erröten Sie denn, Frau Kollegin? Ich hatte nur das Gefühl, als ob mir... Als ob was? Als ob mir jemand in den Hintern gekniffen hätte. Sie haben eine krankhafte Fantasie, Frau Kollege. Aber... Die Kaffeetasse fliegt allein an die Wand. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Kollege Auerhuhn, ich bin entsetzt. So etwas können Sie sich als Schulleiter nicht erlauben. Selbst ein unsichtbarer Schulleiter hat sich würdevoll zu benehmen. Es war so verlockend, Herr Ministerialrat. Sie hätten den Kollegen Biologielehrer sehen sollen, wie er dumm aus der Wäsche guckte, als ich ihm die Sicherheitsnadel in den Po rammte. Schluss jetzt, Auerhuhn. Ich möchte jetzt nichts mehr davon hören. Auch ein Schulleiter hat manchmal seine kleinen Schwächen. Jetzt sagen Sie mir endlich, wie es weiterging. Ich ging mit den Mädchen an den Strand. An welchen Strand denn? In den Keller halt, ans Meer. Gingen Sie in den Keller oder ans Meer? Das weiß ich auch nicht so genau, Herr Ministerialrat. Aber plötzlich befand ich mich dort. Wie ich eigentlich hingekommen bin, könnte ich Ihnen beim besten Willen nicht erklären. Hier so viel gelacht? Weil man glücklich ist. Zurzeit ist Unterricht. Schöner Unterricht. Wenn die junge Mella alleine 857 Kinder unterrichten soll. Sie unterrichtet nicht. Wer dann? Die Kinder unterrichten sich gegenseitig. Wir lesen Bücher und reden darüber. Und außerdem gibt es viele schöne Höhlen. Welche Höhlen denn? Die Englischhöhle zum Beispiel. Nur der Schüler darf sie betreten, der einen englischen Satz sprechen kann. Zum Beispiel, I'm a girl. Oder, how do you do, teacher? Oder, we all live in the yellow submarine. Oder die Mathematikhöhle. Sie darf nur betreten werden, wenn man entweder eine Aufgabe gelöst hat oder eine neue für die anderen erfunden hat. Zum Beispiel, 1 und 1 gleich 2. Oder, was ist 2 minus 1? Oder die italienische Höhle. Oder die Erzählhöhle. Sie erzählen sich von Mammuts oder von Mäusen, die nach diesen reisen. Jetzt stehen wir vor der Gedichthöhle. Jeder, der ein kleines Gedicht dichtet, darf sie betreten. Ich kann nicht dichten. Jeder Mensch kann das. Genauso wie er auch malen oder singen kann. Er muss sich nur trauen. Und das Gedicht muss sich auch nicht reimen. Aufblasbarer Lehrer, 5,20 Mark das Stück, hat man ihn dick, zieht man den Stöpsel raus. Kaum, dass sie dieses Gedicht aufgesagt hatte, war das Mädchen verschwunden. Ein Gedicht, das jeglichen Respekt vor den Pädagogen vermissen lässt. Das ist es ja gerade, was mich verzweifeln ließ. Dass es an meiner Schule plötzlich so respektlos zuging. Was machten Sie für ein Gedicht, Auerhuhn? Ich habe es längst vergessen, Herr Ministerialrat. Lügen Sie nicht, Auerhuhn, und sagen Sie es sofort auf. Aber ich weiß nicht. Zieren Sie sich nicht, Auerhuhn. Ich fress 2 Pfund Kreide, damit ich dich besser sehen kann. Du frecher Schülerarsch. Äußerst schwach, Auerhuhn. Äußerst schwach. Unterrichten Sie auch Deutsch? Diese geschmacklosen Wörter, die Sie da gebrauchten. Immerhin erfüllte es seinen Zweck. Ich befand mich plötzlich in der Höhle. Es freut mich, Sie bei uns begrüßen zu dürfen, Herr Auerhuhn. So tief sind Sie also gesunken, Fräulein Müller. dass sie in Höhlen Gedichte machen. Wenn ich Ihnen das Schönste, was heute entstanden ist, vorlese, werden Sie über unsere Arbeit anders denken. Gedichten gehört eigentlich nicht mein Interesse. Sie klingen so dichterisch. Ich liebe eine klare Amtssprache. Dann hören Sie mal zu. Das Gedicht heißt Lehrer Müller. In einer Mondnacht in der Schule ist Seltsames geschehen. Da fing die Kreide auf der Tafel einfach an zu gehen. Sie schrieb, lieber Lehrer Müller, nimm jetzt deinen Füller, schreib's dir hinter die Ohren, noch ist nichts verloren. Du solltest öfter lachen, mit den Kindern Späße machen, nicht immer nur laut schreien, dich manchmal etwas freuen. Die Kinder sind noch Kinder und keine bösen Sünder. Herr Müller weinte leise und ging auf eine Reise. Die Kinder haben frei. Juchheisa und Juchai. Das ist wohl auf mich gemünzt. Wie kommen Sie darauf, Herr Auerhuhn? Sie sind doch nicht souverän genug, um weinen zu können. Oder täusche ich mich da? Schön und gut. Aber was für eine Note gibt es für dieses Machwerk? Bei uns gibt es keine Noten. Ohne Noten ist es keine richtige Schule. Und kein Sitzenbleiben. Kein Ausfragen durch die Lehrer, sondern die Schüler fragen den Lehrer. Kollegin Müller, Noten sind zur objektiven Leistungsmessung dringend erforderlich. Sie wissen wie ich, wie die entstehen. Was der eine Lehrer mit 2 benotet, kann beim anderen eine 4 sein. Ich glaube aber an Noten. Ohne Noten sind wir Lehrer doch aufgeschmissen. Wenn Sie länger bei uns sind, werden Sie anders denken. Von länger kann gar keine Rede sein. Ich kann meine Schule nicht im Stich lassen. Ihre Schüler sind weg. Und Ihre Lehrer sind erwachsen. Da kennen Sie aber die Erwachsenen schlecht. Sie sind an meine Anordnungen gewöhnt. Wie sollen Sie da plötzlich alleine entscheiden können und selbstständig arbeiten? Vielleicht lernen Sie es in Ihrer Abwesenheit. Ich schlage vor, jetzt an den Strand zu gehen und dort zusammen fröhlich zu sein. Ich weiß nicht. Keine Widerrede. Sie haben wunderschönes rotes Haar, Kollegin Möller. Das macht die Sonne. Muss schon sagen, prächtig waren wir. Die Kinder total ausgelassen, im Wasser und am Strand. Quasi wie im Paradies. Da denkt keiner an Mord und Totschlag. Da ist nur Frieden. Glauben Sie, dass wir einen stimmungsvollen Sonnenuntergang absolvieren können? Hier gibt es jeden Tag die herrlichsten Sonnenuntergänge. Ein ordentliches Naturleben. Darüber geht gar nichts. Es scheint Ihnen langsam bei uns zu gefallen. Mir? Niemals. Was ist denn plötzlich mit Ihnen? Dass es mir hier gefällt, ist unter meinem Niveau. Was nicht sein darf. Darf einfach nicht sein. Seien Sie doch einfach mal Mensch, Auerhuhn. Mit einer letzten Willensanstrengung hatte ich mir die Tarnkappe vom Kopf gerissen. Brav, Herr Kollege, äußerst brav. Etwas anderes hatte ich nie von Ihnen erwartet. Aber hören Sie, was dann Fürchterliches geschah. Was denn, Auerhuhn? Ich stand plötzlich, ich, der ich mich gerade noch in der wohligsten Wärme befunden hatte, nur mit einer Badehose bekleidet, im Dunkeln und schlotterte vor Kälte. Und wissen Sie, wo ich mich befand? Im Keller. Wie konnte ich in dieser Aufmachung die Lehrerkonferenz zu einem vernünftigen Ende bringen? Beinahe nackt. In der Badehose im Keller Ihres Schulhauses. Das kann ich nicht gutheißen, Auerhuhn. Es war keinerlei Absicht, Herr Ministerialrat. Keinerlei Absicht. Schon gar nicht bei diesem regnerischen Sauwetter. Und wie meisterten Sie diese unwürdige Situation? Mir fiel zum Glück die Hausmeisterwohnung ein. Herr Direktor? Sie machen sich lustig über mich, Hausmeisterin. In der Badehose. Das ist man nicht von Ihnen gewohnt. Hören Sie auf zu kichern. Sehen Sie nicht, dass ich friere? Geben Sie mir ein paar Klamotten. Und woher soll ich die nehmen? Aus dem Wäschefach Ihres Mannes natürlich. Der ist um einen Kopf größer als Sie. Das hätte er sich früher überlegen sollen. Wenn ich mir vorstelle, wie Sie im Keller gestanden haben, in der Badehose, ist das nicht so komisch? Fangen Sie jetzt auch noch damit an. Und? Hat die Hausmeisterin Kleider rausgerückt? Natürlich. Ich eilte ins Lehrerzimmer. Aber Herr Direktor, wie sehen Sie denn aus? Die Gespräche mit den Kindern sind gescheitert. Wie schauen Sie denn aus? Ihre vorlaute Art geht mir langsam auf die Nerven, Hausmeister. Sie tragen meine Hosen, Herr Direktor. Was fällt Ihnen ein? Ich bitte um absolute Ruhe. Und meine Lieblingssocken? Erstens, es muss hart durchgegriffen werden. Mein Freizeitringelhemd. Zweitens, alle fehlenden Schüler werden in das Klassenbuch eingetragen. Wenn Sie in 3 Tagen nicht da sind, brauchen Sie neben der Entschuldigung der Eltern auch ein ärztliches Attest. Meine Ausgeschuhe. Drittens, alle Eltern werden schriftlich vom Fehlen ihrer Kinder verständigt. Meine Fernsehweste. Viertens, die älteren Schüler werden mit zeitweiligem Schulausschluss bestraft. Mein seidenes Taschentuch. Fünftens, die Schüler der Mittelklassen erhalten Direktoratsverweise. Mein großkariertes Jackett. Sechstens, die Kleinen müssen nachsitzen. Mein Krokodilledergürtel. Siebentens, gegen die junge Möller wird ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Meine. Achtens, weitere Schritte behalte ich mir vor. Trägt einfach meine... Halten Sie endlich Ihr Maul. Meine Krawatte hätten Sie aber etwas liebevoller binden können. Ich bitte um absolute Ruhe. Sehen Sie die Tarnkappe? Ja. Diese Kappe hätte es beinahe geschafft, aus mir einen Narren zu machen. Begriffe wie sich wohlfühlen, fröhlich sein... und glücklich nisteten sich plötzlich in meinem Kopf ein. Aber die Disziplin siegte. Damit diese Tarnkappe nicht weiter Schaden anrichtet, muss sie aus dem Verkehr gezogen werden. Deshalb werde ich sie jetzt verbrennen. Das werden Sie nicht. Und ob ich das werde? Ich habe für Sie eine bessere Verwendung. Geben Sie sofort die Tarnkappe zurück, Hausmeister! Ich denke gar nicht dran. Halten Sie ihn fest! Er hat sich in Luft aufgelöst. Er hat sich die Tarnkappe aufgesetzt, so ein Mist. Hausmeister, ich befehle Ihnen, sofort wieder sichtbar zu werden. Das würde Ihnen so passen, Auerhuhn. Für Sie immer noch Direktor, Auerhuhn. Das ist Ihr 5. Anfall seit Beginn der Lehrerkonferenz. Wenn Sie so weitermachen, haben Sie bald einen 6. Und wenn es mein 7. wäre, melden Sie sich sofort zurück, Hausmeister! Ich gehe in den Keller, Auerhuhn. Das verbiete ich Ihnen. Sie haben mir nichts mehr zu verbieten. Sie riskieren einiges, Hausmeister. Ich schließe mich den Kindern an. Das ist offener Aufruhr. Glauben Sie, dass mir Ihre Art je gefallen hat, Auerhuhn? Glauben Sie, dass es mir da noch gefällt, wo die Garage von Tonis Vater größer ist als Tonis Kinderzimmer? Ich habe eine Schule satt, wo Stefanie sich riesig auf die Einschulung freut, aber spätestens nach 1-2 Jahren Schule die Freude an ihr verloren hat. Ich gehe in den Keller. Ich werde mich dort um den Hausmeisterposten bewerben. Die junge Möller, die kam mir immer schon so jung vor. Ich gehe jetzt an den Strand, wo ich in Ruhe Mensch ärger dich nicht spielen kann. Ich verbiete Ihnen das, Hausmeister. Er war verschwunden. Ich ertappte mich dabei, wie ich argwöhnisch das Lehrerkollegium betrachtete. Wer garantierte mir denn, dass nicht ein weiterer schon die Idee hatte, meine Schule zu verlassen, um an den Strand zu gehen? Und? Ist schon jemand abgesprungen? Einer? Sie sind gut. 5. Also auch bei Ihnen? Zum Glück sind Sie zwar nicht am Meer gelandet, aber Sie üben alle Berufe aus, die mit Schule nicht das Geringste zu tun haben. Als Kellnerin, als Schreiner, als Kunstmaler. All diese unsicheren Berufe ziehen Sie einem Beamtengehalt vor. Das wäre bei mir unvorstellbar. Eines Tages werden Sie es alle bereuen. Nachdem ich Ihnen erzählt habe, Herr Ministerialrat, was alles an meiner Schule geschehen ist, werden Sie jetzt verstehen, dass ich nicht mehr in der Lage bin, weiterzumachen. Natürlich machen Sie weiter, Auerhuhn. Sie gehören zu unseren besten Kräften. Wie soll ich eine Schule ohne Schüler leiten? Eine Schule, wo mir langsam ein Lehrer nach dem anderen davonläuft. Machen Sie weiter, als ob nichts geschehen wäre. Und wenn immer mehr mit der Schule unzufrieden sind? Ja, glauben Sie, dass Ihre Schule die einzige ist, Mensch, Auerhuhn? Sie ist die 11. seit Schuljahresbeginn. Es greift wie eine Seuche um sich. Wir dürfen uns nichts anmerken lassen, Auerhuhn. Die Schule muss nach außen wie bisher weiterlaufen. Unser ganzes Schulsystem würde sonst zusammenbrechen. Wir unterrichten weiter, Auerhuhn, als ob sich nichts verändert hätte. Der Mathematiklehrer gibt Mathematik. Der Englischlehrer Englisch. Alles andere interessiert uns nicht. Ob ich das auf die Dauer schaffe? Ich nehme Sie in die Pflicht, Auerhuhn. Das ist eine Anordnung. Wer weiß, vielleicht kommt ja eines Tages wirklich die Zeit, wo man das Meer sehen kann, wenn man in den Keller geht oder anders ausgedrückt, wo es Spaß macht, in die Schule zu gehen. Vielleicht können wir beide das dann nicht mehr aufhalten. Aber bis dahin leiten Sie weiterhin Ihre Schule so wie bisher. Meinen Sie wirklich? Selbstverständlich. Und wenn alles rauskommt? Da machen Sie sich keine Sorge. Solange Ihre Schule nach außen hin funktioniert, sind alle zufrieden. Und die Kinder? Aber ich bitte Sie, Auerhuhn. Ich bitte Sie.